Am 30. Januar 1933 war Adolf Hitler vom Reichspräsidenten Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt worden. Drei Tage später wandte er sich mit einem Aufruf, den er selbst im Rundfunk sprach, an das deutsche Volk. Aufruf an das deutsche Volk. Über 14 Jahre sind vergangen seit dem unseligen Tage, da von inneren und äußeren Versprechungen verblendet, das deutsche Volk der höchsten Güte unserer Vergangenheit, des Reiches, seiner Ehre und seiner Freiheit vergaß und dabei alles verlor. Seit diesen Tagen des Verrates hat der Allmächtige unserem Volk seinen Segen entzogen. Zwietracht und Hass hielten ihren Einzug. In tiefster Bekümmernis sehen Millionen bester deutscher Männer und Frauen aus allen Lebensständen die Einheit der Nation dahinsinken und sich auflösen in ein Gewirr politisch-egoistischer Meinungen, wirtschaftlicher Interessen und weltanschaulicher Gegensätze. Wie so oft in unserer Geschichte bietet Deutschland seit diesem Tage der Revolution das Bild einer herzzerbrechenden Zerrissenheit. Die versprochene Gleichheit und Brüderlichkeit erhielten wir nicht, aber die Freiheit haben wir verloren. Denn dem Verfall der geistigen und willensmäßigen Einheit unseres Volkes im Inneren folgte der Verfall seiner politischen Stellung in der Welt. Heiß durchdrungen von der Überzeugung, dass das deutsche Volk im Jahre 1914 in den großen Kampf zog, ohne jeden Gedanken an eine eigene Schuld und nur erfüllt von der Last der Sorge, das angegriffene Reich, die Freiheit und die Existenz der deutschen Menschen verteidigen zu müssen, sehen wir in dem erschütternden Schicksal, das uns seit dem November 1918 verfolgt, nur das Ergebnis unseres inneren Verfalls. Allein auch die übrige Welt wird seitdem nicht minder von großen Krisen durchrüttelt. Das geschichtlich ausgewogene Gleichgewicht der Kräfte, das einst nicht wenig beitrug zum Verständnis für die Notwendigkeit einer inneren Solidarität der Nationen mit all den daraus resultierenden glücklichen wirtschaftlichen Folgen, ist beseitigt. Die Wahnidee vom Sieger und Besiegten zerstört das Vertrauen von Nation zu Nation und damit auch die Wirtschaft der Welt. Das Elend unseres Volkes aber ist entsetzlich. Dem arbeitslos gewordenen, hungernden Millionenproletariat der Industrie folgt die Verelendung des gesamten Mittel- und Handwerksstandes. Wenn sich dieser Verfall auch im deutschen Bauern endgültig vollendet, stehen wir in einer Katastrophe von unübersehbarem Ausmaß. Denn nicht nur ein Reich zerfällt dann, sondern eine 2000-jährige Erbmasse an hohen und höchsten Gütern menschlicher Kultur und Zivilisation. Drohend künden die Erscheinungen um uns den Vollzug dieses Verfalls. In einem unerhörten Willens- und Gewaltansturm versucht die kommunistische Methode des Wahnsinns, das in seinem Innersten erschütterte und entwurzelte Volk endgültig zu vergiften und zu zersetzen, um es einer Zeit entgegenzutreiben, die sich zu den Versprechungen der kommunistischen Wortführer von heute noch schlimmer verhalten würde, als die Zeit hinter uns zu den Versprechungen derselben Apostel im November 1918. Angefangen bei der Familie, über alle Begriffe von Ehre und Treue, Volk und Vaterland, Kultur und Wirtschaft hinweg, bis zu dem ewigen Fundament unserer Moral und unseres Glaubens, bleibt nicht verschont von dieser nur verneinenden, alles zerstörenden Idee. 14 Jahre Marxismus haben Deutschland ruiniert. Ein Jahr Bolschewismus würde Deutschland vernichten. Die heute reichsten und schönsten Kulturgebiete der Welt würden in ein Chaos und Trümmerfeld verwandelt. Selbst das Leid der letzten anderthalb Jahrzehnte könnte nicht verglichen werden mit dem Jammer eines Europas, in dessen Herzen die rote Fahne der Vernichtung aufgezogen würde. Die Tausende von Verletzten, die unzähligen Toten, die dieser innere Krieg schon heute Deutschland kostet, mögen ein Wetterleuchten sein der Warnung vor diesem Sturme. in diesen Stunden der übermächtig hereinbrechenden Sorgen um das Dasein und die Zukunft der deutschen Nation, rief uns Männer nationaler Parteien und Verbände, der greise Führer des Weltkriegs auf, noch einmal wie einst an den Fronten, nunmehr in der Heimat, in Einigkeit und Treue für des Reiches Rettung unter ihm zu kämpfen. Indem der ehrwürdige Herr Reichspräsident uns in diesem großherzigen Sinne die Hände zum gemeinsamen Bunde schloss, wollen wir als nationale Führer Gott, unserem Gewissen und unserem Volke geloben, die uns damit übertragene Mission als nationale Regierung entschlossen und beharrlich zu erfüllen. Das Erbe, das wir übernehmen, ist ein furchtbares. Die Aufgabe, die wir lösen müssen, ist die schwerste, die seit Menschengedenken deutschen Staatsmännern gestellt wurde. Das Vertrauen in uns allen aber ist unbegrenzt, denn wir glauben an unser Volk und an seine unvergänglichen Werte. Bauern, Arbeiter und Bürger, sie müssen gemeinsam die Bausteine liefern zum neuen Reich. So wird es die nationale Regierung als ihre oberste und erste Aufgabe ansehen, die geistige und willensmäßige Einheit unseres Volkes wiederherzustellen. Sie wird die Fundamente wahren und verteidigen, auf denen die Kraft unserer Nation beruht. Sie wird das Christentum als Basis unserer gesamten Moral, die Familie als Keimzelle unseres Volks- und Staatskörpers in ihren festen Schutz nehmen. Sie werden über Stände und Klassen hinweg unser Volk wieder zum Bewusstsein seiner völkischen und politischen Einheit und der daraus entspringenden Pflichten bringen. Sie will die Ehrfurcht vor unserer großen Vergangenheit, den Stolz auf unsere alten Traditionen zur Grundlage machen für die Erziehung der deutschen Jugend. Sie wird damit der geistigen, politischen und kulturellen Nihilisierung einen unbarmherzigen Krieger sagen. Deutschland darf und wird nicht im anarchischen Kommunismus versinken. Sie wird anstelle turbulenter Instinkte wieder die nationale Disziplin zum Regenten unseres Lebens erheben. Sie wird dabei alle Einrichtungen in höchster Sorgfalt gedenken, die die wahren Bürgen der Kraft und Stärke unserer Nation sind. Die nationale Regierung will das große Werk der Reorganisation der Wirtschaft unseres Volkes mit zwei großen Vierjahresplänen lösen. Rettung des deutschen Bauern zur Erhaltung der Ernährungs- und damit Lebensgrundlage der Nation. Rettung des deutschen Arbeiters durch einen gewaltigen und umfassenden Angriff gegen die Arbeitslosigkeit. In 14 Jahren haben die Parteien den deutschen Bauern dann ruiniert. In 14 Jahren haben sie eine Armee von Millionen Arbeitslosen geschaffen. Die nationale Regierung wird mit eiserner Entschlossenheit und zähester Ausdauer folgenden Plan verwirklichen. Binnen 4 Jahren muss der deutsche Bauer der Verelendung entrissen sein. Binnen 4 Jahren muss die Arbeitslosigkeit endgültig überwunden sein. Gleichlaufend damit ergeben sich die Voraussetzungen dann für das Aufblühen der übrigen Wirtschaft. Mit dieser gigantischen Aufgabe der Sanierung unserer Wirtschaft wird die nationale Regierung verbinden, die Aufgabe und Durchführung einer Sanierung des Reiches, der Länder und der Kommunen in verwaltungsmäßiger und steuertechnischer Hinsicht. Damit erst wird der Gedanke der föderativen Erhaltung des Reiches Blut und lebensvolle Wirklichkeit. Zu den Grundpfeilern dieses Programms gehört der Gedanke der Arbeitsdienstpflicht und der Siedlungspolitik. Die Sorge für die Erfüllung der sozialen Pflichten bei Krankheit und Alter. In der Sparsamkeit ihrer Verwaltung, der Förderung der Arbeit, der Erhaltung unseres Bauerntums sowie der Nutzbarmachung der Initiative des Einzelnen liegt zugleich die beste Gewähr für die Vermeidung jedes Experimentes der Gefährdung unserer Währung. Außenpolitisch wird die nationale Regierung ihre höchste Mission in der Wahrung der Lebensrechte und damit der Wiedererringung der Freiheit unseres Volkes sehen, indem sie entschlossen ist, den chaotischen Zuständen in Deutschland ein Ende zu bereiten, wird sie mithelfen, in die Gemeinschaft der übrigen Nationen einen Staat gleichen Ganzes und damit allerdings auch gleicher Rechte einzufügen. Sie ist dabei erfüllt von der Größe der Pflicht, mit diesem freien, gleichberechtigten Volk für die Erhaltung und Festigung des Friedens einzutreten, dessen die Welt heute mehr bedarf als je zuvor. Möge auch das Verständnis all der anderen mithelfen, dass dieser unser aufrichtigster Wunsch zum Wohle Europas, ja der Welt, sich erfüllt. So groß unsere Liebe zu unserem Heere als Träger unserer Waffen und Symbole unserer großen Vergangenheit ist, so wären wir doch beglückt, wenn die Welt durch eine Beschränkung ihrer Rüstungen eine Vermehrung unserer eigenen Waffen niemals mehr erforderlich machen würde. Soll aber Deutschland diesen politischen und wirtschaftlichen Wiederaufstieg erleben und seine Verpflichtungen den anderen Nationen gegenüber gewissenhaft erfüllen, dann setzt dies eine entscheidende Tat voraus: die Überwindung der kommunistischen Zersetzung in Deutschland. Wir Männer dieser Regierung fühlen uns vor der deutschen Geschichte verantwortlich für die Wiederherstellung eines geordneten Volkskörpers und damit für die endgültige Überwindung des Klassenwahnsinns und Klassenkampfes. Nicht einen Stand sehen wir, sondern das deutsche Volk, die Millionen seiner Bauern, Bürger und Arbeiter, die entweder gemeinsam die Sorgen dieser Zeit überwinden oder ihnen sonst gemeinsam erliegen. Entschlossen und getreu unserem Eide wollen wir damit angesichts der Unfähigkeit des derzeitigen Reichstags, diese Arbeit zu unterstützen, dem deutschen Volke selbst die Aufgabe stellen, die wir vertreten. Der Reichspräsident Generalfeldmarschall von Hindenburg hat uns gerufen mit dem Befehl, durch unsere Einmütigkeit der Nation die Möglichkeit des Wiederaufstiegs zu bringen. Wir appellieren deshalb nunmehr an das deutsche Volk, diesen Akt der Versöhnung selbst mit zu unterzeichnen. Die Regierung der nationalen Erhebung will arbeiten und sie wird arbeiten. Sie hat nicht 14 Jahre lang die deutsche Nation zugrunde gerichtet, sondern will sie wieder nach oben führen. Sie ist entschlossen, in 4 Jahren die Schuld von 14 Jahren wieder gut zu machen. Allein sie kann nicht die Arbeit des Wiederaufbaus der Genehmigung derer unterstellen, ihren Zusammenbruch verschuldeten. Die Partei des Marxismus und seine Mitläufer haben 14 Jahre lang Zeit gehabt, ihr Können zu beweisen. Das Ergebnis ist ein Trümmerfeld. Nun, deutsches Volk, gib uns die Zeit von 4 Jahren und dann urteile und richte uns. Getreu dem Befehl des Generalfeldmarschalls wollen wir beginnen. Möge der allmächtige Gott unsere Arbeit in seine Gnade nehmen, unseren Willen recht gestalten, unsere Einsicht segnen und uns mit dem Vertrauen unseres Volkes beglücken. Denn wir wollen nicht kämpfen für uns, sondern für Deutschland. Der Reichstag war am 1. Februar 1933 aufgelöst worden. Neuwahlen wurden für den 5. März angesetzt. Am 10. Februar eröffnete Hitler den Wahlkampf mit einer Kundgebung im Sportpalast zu Berlin. Achtung, hier Sportpalast. Sie hören einen Bericht von Dr. Goebbels. Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, als Vertreter der veranstaltenden Partei habe ich das Bedürfnis, Ihnen zuerst unsere brüderlichen Grüße entgegenzusenden. Wir grüßen unsere Brüder und Schwestern im Reich und jenseits der Grenzen, in Ost und West und Nord und Süd. Wir befinden uns hier im Sportpalast und sind Augen- und Ohrenzeugen dieses wunderbaren, einzigartigen Massenereignisses, wie es in diesem Umfang in Deutschland bisher wohl niemals festzustellen gewesen ist. Ich glaube, wir greifen nicht zu hoch, wenn wir sagen, dass in Deutschland mindestens 20 Millionen Menschen Zeugen dieses einzigartigen Ereignisses sind. Oben im ersten Rang über dem Sportpalast in einer Loge sitzen wir. Unten bietet sich unseren Augen das imposante Bild einer hinreißenden, einzigartigen, großen Massenkundgebung, einer Volkskundgebung im wahrsten Sinne des Wortes. Männer und Frauen, Arbeiter, Bürger, Studenten, ringsum flankiert von SA und SS-Männern, über der ganzen Masse liegt eine heiße, fieberhafte Spannung und eine vibrierende Erwartung. Dieselbe heiße, fieberhafte Erspannung und Erwartung, die am heutigen Abend sich über die ganze Riesenstadt Berlin gelegt hat. Schon bei der Anfahrt zum Sportpalast mussten wir das feststellen. Auf allen Plätzen ein wimmelndes Gewoge von Menschen. Der GAU Berlin hat an 10 öffentlichen Plätzen große Riesenlautsprecher aufgestellt. Und vor diesen Lautsprechern nun ballen sich die Menschenmauern zusammen, um Zuhörer zu sein der großen Rede, die unser Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler, in einigen Minuten von der Tribüne des Sportpalastes aushalten wird. Sie hören schon an den sich vermehrenden Geräusch, wie die fieberhafte Spannung zu wachsen beginnt. Die Männer und Frauen haben sich von ihren Plätzen erhoben. Der ganze Sportpalast gleicht einem wimmelnden Ameisenhaufen. Überall hören sie schon Rufe der Begeisterung, der Zustimmung, Jubel und Heilgerufe. Es ist, als wenn dieser Sportpalast noch niemals in dieser Massenkundgebung sich zu Gesicht gebracht hätte. Und doch ist uns dieses Bild so alt und so lieb und so vertraut. Wir, die wir hunderte Male von den Tribünen des Sportpalastes heruntergeredet haben, ehemals als die Vertreter einer verlästerten und befehdeten Opposition, heute als die Inhaber der Macht und als die Inhaber der Verantwortung. Ich bitte Sie nun, Ihre Fantasie zu beflügeln. Stellen Sie sich vor, dieses Riesengebäude, unten ein riesiges Parterre an den beiden Seiten, die Seitenparterres aufflankiert, der erste Rang, der zweite Rang, alles eine Masse Mensch, die einzelnen Menschen sind schon gar nicht mehr zu erkennen. Man sieht nur noch Menschen, Menschen, Menschen, Masse Mensch. Sie hören wie aus der Masse herauf die Rufe Deutschland erwache erklingen, wie auf den Führer der Bewegung, auf den Reichskanzler Adolf Hitler Heilrufe ausgebracht werden. Der SA-Führer, der Standartenführer Voss gibt eben das Signal zum Einmarsch der Fahnen und Standarten. Unten vom Ende des Sportpalasts aus bewegen sich die 4 Berliner Standarten, gefolgt von den hunderten Berliner Parteifahnen. Nach und nach steigen diese Fahnen aus dem Kellergewölbe des Sportpalasts herauf. Unter den Klängen des Deutschlandliedes werden die Fahnen durch den weiten Raum getragen. Die ganze Masse singt begeistert das Deutschlandlied mit. Und näher rücken die Fahnen. Eben hat die Spitze schon die Empore des Saales erreicht. Im Hintergrunde des Riesenraumes ist ein Viertel freigelassen zum Aufmarschieren der Fahnen. Eben bewegen sich die 4 Standarten vor das Rednerpodium. Die Fahnen begeben sich in den hinteren Teil, in das letzte Viertel des Saales. noch steigen Fahnen über Fahnen aus dem Kellergewölbe heraus. Die ganzen Seitengänge des Sportpalastes sind überfüllt mit den leuchtenden roten Hakenkreuzfahnen. Das Publikum im ganzen Sportpalast ist aufgestanden, mit erhobenen Händen singt es die Nationalhymne mit. Unten in der ersten Reihe sitzen die Vertreter der Reichsregierung und der preußischen Staatsregierung. In den zweiten, dritten und vierten Reihen haben die Vertreter der Gesandtschaften und Botschaften Platz genommen. Dort sieht man Amerikaner, Engländer, Italiener. Kurz und gut das ganze politische Berlin. Das ganze politische Berlin und das ganze politische Ausland, das in Berlin stationiert ist, hat sich hier einstellig eingegeben. Immer noch marschieren die Fahnen. Eben rücken unten an unseren Augen vorbei die Fahne der Hitlerjugend, eben die Fahne des Sturmbannes, aus dem der junge, der 16-jährige junge Norkus vor einigen Monaten erschossen wurde. Eben haben die letzten Fahnen oben im letzten Viertel des Saales Platz genommen. Nun bietet der Sportpalast ein wunderbares, imposantes Bild der Massendemonstration. Die Menschen stehen und warten und singen mit erhobenen Händen. Man sieht nur Menschen, Menschen, Menschen. Ringsum sind die Emporen flankiert von großen Parolen für die Nation gegen die Internationale. Das ganze Haus ist ausgeschmückt mit Hakenkreuzfahnen. Die Stimmung beginnt zu wachsen und die Erwartung ist bis zur letzten Spannung verdichtet. Unten vor dem Podium steht ein Heer von Fotografen, ein Heer von Filmoperateuren. Die ganze Rede des heutigen Abends soll tonfilmisch aufgenommen werden, um in den nächsten Wochen propagandistisch zur Verwendung zu kommen. Unten am Leitungstisch haben sich die Führer der Berliner Organisation versammelt. Hinter ihnen sitzen die Gauleiter aus dem Reich versammelt. Ungezählte SA- und SS-Führer haben hinter den Leitungstischen Platz genommen. Alles ist nun voll spannungsvoller Erwartung. Sie werden sich alles, alle dessen noch aus den Zeitungen erinnern. Sie hören eben, der Führer ist eingetroffen. Das ganze Publikum steht auf und ruft ihm entgegen. Die ersten Heilrufe erschallen. Unten sieht man die Begleitung im Vorauskommen. Erst ein SA-Führer bahnt den Weg durch die Gassen der SA-Männer. Dann eine Reihe von höheren SS-Führern. Ganz allein, ernst und gemessen schreitet. Freundlich grüßend durch die Massen der Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler, der Führer des jungen Deutschland. Vor einem Monat noch sprach er hier im Sportpalast als der Führer einer verlästerten, einer verfemten und verlachten Opposition. Man kann schon sagen, welch eine Wendung durch Gottes Fügung. Jetzt betritt er nach knapp 3 Wochen Frist als Kanzler des Deutschen Reiches das Podium des Sportpalasts, um zum ersten Male eine Verlautbarung der Reichsregierung abzugeben. Allerdings nicht vor einem Parlament, sondern vor dem deutschen Volk, vor jenem deutschen Volk, das 14 Jahre lang geduldet und gelitten und geblutet hat. Das deutsche Volk, das sich jetzt erhebt und das dem Führer, dem Reichskanzler des Neuen Reiches zujubelt und zuruft. Die Versammlung wird sofort ihren Beginn nehmen. Ich nehme noch einmal Gelegenheit, all unsere Brüder im Reich zu grüßen. Wir grüßen sie in Nord und Süd und Ost und West, unsere Brüder jenseits der Grenzen und vor allem unsere Brüder in Deutsch-Österreich. Der deutsche Reichskanzler spricht zur Nation. Dr. Goebbels, der soeben im Staat immer wieder, immer neu tosen die Heilrufe aus. Es ist gewaltiger, viel gewaltiger als jede andere Sportpalastkundgebung. Es ist so gewaltig, dass man es fast nicht mehr mit Worten wiedergeben kann. SA-Leute drängen sich jetzt. SA-Leute haben Dr. Goebbels umringt, um ihn ungehindert die Treppen hinunterzubringen. Der Führer begrüßt immer wieder neue Heilrufe. Unsere Loge wird auch schon allmählich gestürmt von draußen her. Das Publikum steht, steht, steht. Die Fahnen senken sich gerade. Immer noch begeisterter Jubel. Und denken wir Jahre zurück. Jahre. Novembertage 1918, 1919, schwere Kampfjahre, wo noch kleine Trüpplein standen, Trüpplein, die hier und da für das kämpften, was wir Deutschland kennen und immer wieder nur Deutschland nennen können. Und aus diesen kleinen Trüpplein ist das geworden, was wir eben heute unter dem Nationalsozialismus verstehen, unter der großen, großen nationalsozialistischen Idee, die eben nichts anderes ist als eben nur Deutschland. Immer neuer Jubel, immer weiterer Jubel. Noch ist Dr. Goebbels nicht am Rednerpult angelangt, um die Kundgebung zu eröffnen. Jetzt begrüßt er den Führer. Begeisterte Heilrufe. Jetzt, Sie hören die Musik jetzt. Immer noch ist große, große Bewegung in der Volksmasse, die sich hier. Dr. Goebbels besteigt das Rednerpult. Wir schalten um auf das Rednermikrofon. Volksgenossen und Volksgenossinnen, es ist kaum einen Monat her, da sprach der Führer von dieser Stelle aus vor den versammelten Berlinern SA-SS-Führern und Amtswaltern. Damals noch der Führer einer verlästerten, verlachten und verhassten Oppositionsbewegung. Kaum 4 Wochen sind ins Land gestrichen und wieder besteigt der Führer dieses Podium. Diesmal aber nicht als Führer der deutschen Opposition, sondern als deutscher Reichskanzler. Nach der Übernahme der Verantwortung zum Volke selbst spricht, das ist für uns der beglückende Beweis dafür, dass er eben ein Mann des Volkes ist und ein Mann des Volkes bleiben wird. Dass er beim ersten Male, wo er zum Volke spricht, gerade zu uns Berlinern spricht, das ist für uns eine tiefe Genugtuung und eine große Freude. Wir begrüßen ihn deshalb besonders herzlich am heutigen Abend, begrüßen mit ihm die vielen Millionen, die jetzt in Deutschland und jenseits der Grenzen am Rundfunk diese Rede mithören werden. Unser Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler, hat das Wort. Deutsche Volksgenossen und Genossinnen. Am 30. Januar dieses Jahres wurde die neue Regierung der nationalen Konzentration gebildet. Ich und damit die nationalsozialistische Bewegung traten in sie ein. Ich glaube, dass nunmehr die Voraussetzungen erreicht sind, um die ich das vergangene Jahr gekämpft habe. Die Gründe, die zum Einsatz dieser Millionenbewegung nunmehr führten, sind Ihnen bekannt. Nur will ich von mir selbst aus Ihnen noch einmal in ganz großen Zügen die Ursachen klarlegen, die mich einst bewogen haben, diese Bewegung ins Leben zu rufen und die mich nunmehr bewegen, sie einzusetzen in die zweite entscheidende Phase des Kampfes um die deutsche Erhebung. Als im Jahre 1918 der Krieg zu Ende ging, da war ich, wie viele Millionen andere Deutsche, schuldlos an Kriegsursachen, schuldlos am Kriegsbeginn, schuldlos an der Führung dieses Kampfes, aber ebenso schuldlos auch an der übrigen politischen Gestaltung des deutschen Lebens. Ein Soldat wie 8 oder 10 Millionen andere auch. Eines hat mich vielleicht damals von diesen 10 Millionen der anderen geschieden. Nicht etwa die Überzeugung, dass die Revolution ein Verbrechen sei am deutschen Volk, das glaubten damals wohl viele. Mich unterschied nur etwas, nämlich die Erkenntnis, dass man den Folgen dieses Verbrechens nur dann wird begegnen können, wenn man aus den Fehlern der Vergangenheit lernen will, um aus ihrer Kenntnis heraus sich die Voraussetzungen zu schaffen für die Überwindung des Folgezustandes. Und dieser Zustand konnte nur ein Zustand des Jammers und des Elends werden. So ging ich damals einen Weg, meinen eigenen Weg, der neu war. Mir schien sich mit dem November 1918 zu wiederholen, was Deutschland 60 Jahre vorher bereits besaß. So wie vor den Kämpfen um die deutsche Einheit das deutsche Volk zerrissen und damit ohnmächtig war, so musste meiner Überzeugung nach dieses deutsche Volk nun genau denselben Leidensweg wieder durchmachen. Einst staatlich zerrissen, nunmehr weltanschaulich zerteilt, aufgelöst in sich nicht mehr verstehende feindliche Gruppen, Parteien, Weltauffassungen. Und so wie einst aus der Not dieser Zerrissenheit in einem unerhörten Ringen wieder die deutsche Einheit kommen musste, um dem deutschen Leben die Voraussetzungen zu sichern, so war mir klar, dass aus der Zerrissenheit, die sich im November 18 endgültig ankündigte, nur ein Weg wieder nach oben führen kann, der Weg der Wiedergewinnung einer neuen deutschen Einheit. Einst waren wir staatlich zerrissen, nun waren wir als Volk getrennt. Einst haben wir die staatlichen Grenzen eingerissen und ein nationalpolitisch einiges Reich geschaffen. Heute müssen wir einreißen die Grenzen von Klassen und Ständen, Berufen und Parteien, um aus ihnen zu machen wieder ein einheitliches deutsches Volk. Etwas war mir in diesen Novembertagen klar geworden. Wenn schon das Leben, die Herkunft der einzelnen Menschen, die Wirtschaft, Stand und Beruf, Bildung, Wissen, Vermögen sie trennen, dann kann nicht die Politik auf diese Trennung aufbauen und sie politisch organisieren und damit verewigen. Irgendein Gegengewicht muss gegen die zersetzenden und auflösenden Tendenzen des übrigen Lebens geschaffen werden. Gewiss, reich und arm, Stadt und Land, Gebildete, Wissende und Unwissende, die sind da. Aufgabe der Politik kann es nun nicht sein, deshalb sie getrennt zu organisieren, um sie niemals wieder zusammenkommen zu lassen, sondern Aufgabe der politischen Führung muss es sein, diese natürlichen Trennungen nun durch ein größeres Ideal, durch eine größere Erkenntnis zu überwinden. Daher, was ich damals als ein namenloser und unbekannter Soldat den Entschluss, nun eine Bewegung zu bilden, die über Stände und Berufe, Parteien, Klassen von früher hinweg das deutsche Volk auf einer neuen möglichen Ebene wieder vereinigen kann. Das, was war, das trafen wir an. Nicht wir waren dafür verantwortlich. Verantwortung tragen wir nur alle für das, was nun kommt. Und ich fasste damals den Entschluss, es als einzelner Unbekannter zu wagen, dieser Zerreißung den Krieg anzusagen und über diese Parteien hinweg das deutsche Volk eben doch wieder auf einer Ebene zusammenzufassen. Dieses positive Ziel mir damals aufstellte, dann war ich mir darüber klar, dass man damit verbinden musste, den Krieg und Kampf gegen die Erscheinungen unseres politischen Lebens, die an dem Ziel nicht nur nicht interessiert waren, sondern es im Gegenteil hassten, weil sie aus der Zerrissenheit allein ihre Existenz bedrücken konnten. Und damit war notwendig der Kampf in erster Linie gegen die Klassenvorstellungen, gegen den Gedanken des Klassenkrieges und Klassenkampfes, der Klassenherrschaft, ganz gleich, wo diese Auffassungen auch sein konnten. Der Kampf gegen den Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampf Ziel erhoben. Damals gelobte ich mir zum ersten Mal als unbekannter Einzelner diesen Krieg zu beginnen und mich zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. Folgendes sah ich, der Marxismus bedeutet die Verewigung der Zerreißung der Nation. damit aber die Schwächung des gesamten Volkes, damit die Verelendung dieses Volkes und damit den Verrat gerade an der Klasse, die er als tragend unter sich wissen will und die er einer besseren Zukunft entgegenzuheben verspricht. Der Verrat an der Arbeiterschaft ist die zwangsläufige Folge dieser Zerreißung des Volkskörpers. Und dem muss dann folgen der Verrat selbstverständlich am deutschen Bauer, der Verrat selbstverständlich an diesen Millionenmassen genauso armer Menschen des Mittelstandes und des Handwerks. Und es muss dann kommen, zwangsläufig, ein Krieg gegen den Begriff Volk und damit gegen den Begriff der Kultur, die aus dem Volk herausgewachsen war. Ein Krieg gegen alle die Traditionen, gegen die Auffassungen von Größe, von Ehre, von Freiheit. Es musste daraus kommen, langsam ein Angriff gegen alle Fundamente unseres Gemeinschaftslebens und damit ein Angriff gegen die Grundlagen unseres Lebens. Nach außen unterwürfig pazifistisch, nach innen terroristisch, nur so allein kann diese Weltauffassung der Zerstörung und ewigen Verneinung sich behaupten. Und die Folgen, sie sind genauso eingetroffen. 14 Jahre herrscht heute diese Partei. 14 Jahre herrscht diese Weltanschauung, manches Mal vielleicht unterhöht, manches Mal schamhaft verdeckt. Aber im Kern immer durch derselbe Geist, den Sie tausendfältig überall sehen. Und die Ergebnisse, sie sind grauenhaft. Ich will nicht die Vergangenheit nehmen und die Sünden an dieser Vergangenheit, sondern will nur nehmen diese 15 Jahre, die hinter uns liegen, angefangen von dem Tage, an dem hier in Deutschland der Munitionsstreik ausbrach. Übergehend dann endlich zu dem Tage, da die rote Fahne gehisst wurde und die Revolution unser Volk verwirrte. Übergehend dann in die Zeit dieser ewigen Demütigungen, in die Zeit dieser beginnenden Unterwerfung, dieser beginnenden Auslieferung aller deutschen Lebensvoraussetzungen, die Zeit, da man auf alles Verzicht geleistet hat, das 40, 50 Jahre vorher mühsam dem deutschen Volk erworben hatten. Unser Heer zerbrach, unsere Flotte ausgeliefert wurde, unsere Handelsflotte zerstört wurde. In der Zeit, da man dann unsere Kolonien endgültig weggab, da die deutsche Wirtschaft ihre gesamten Auslandskapitalien verlor und dann unendlich im Friedensvertrag selbst das deutsche Volk Verpflichtungen aufgebürdet erhielt, die wahnsinnig waren. Unerhört deshalb, weil sie vor allem auf dem Ergebnis des Krieges fußen für alle Zukunft die Welt in zwei Hälften zerreißen sollten. Siege und Besiegte, Völker mit Recht und Völker mit Unrecht, Völker mit Lebensmöglichkeiten und Völker, denen man die Lebensmöglichkeiten einfach nahm. Unmöglich, unmöglich die Folgen und die Wirkungen. Das deutsche Volk begann damals von Jahr zu Jahr mehr zu verfallen. Und nicht nur an Größe und an Macht real gemessen, sondern zu verfallen in seiner Ehre und zu verfallen damit in seinem Ansehen. Es kam die Zeit, da man sich nur dann mit Stolz zum Deutschen bekennen durfte, Wenn man den Blick in die Vergangenheit richtete, sich aber schämen musste, wenn man die Gegenwart besah. Und gleich diesem außenpolitischen und machtpolitischen Verfall setzte nun ein der Verfall im Inneren. Auflösung all dieser großen Organisationen unseres nationalen Lebens und unserer nationalen Kraft. Der Verfall unserer Verwaltung, die Korruption hielt nun ihren Einzug. Und parallel damit der Zerfall unserer Volksgemeinschaft, die Atomisierung unseres politischen Lebens, Auflösung aller Gefüge in unserem Volk, Sieg des Gedankens internationaler Verbrüderungen, selbst aber wieder uneins in sich. Eine zweite Internationale steht auf und streitet gegen eine dritte und umgekehrt und gegen beide Erscheinungen eine Welt bürgerlicher Grüppchen, bürgerlicher Vereinigungen. Deutschland sinkt in diesen hässlichen Kessel hinunter. Politischer Wirrnis des politischen Zerfalls. Und über all dem erhebt sich nun das Finanzkapital als Sieger. Deutsche Unterhändler unterschreiben Verpflichtungen, die unerfüllbar sind. Mit 100 Milliarden wird umgegangen, als ob es sich bloß um wenige tausend Mark handeln würde. Was Generationen vorher geschaffen haben, wird nun leichten Herzens verpfändet oder preisgegeben. Es kommt und kam damit die Zeit dieses furchtbarsten Verbrechens am deutschen Volk, der ewigen Auspressung und ewigen Ausplünderung, dieser ewigen Unterdrückung. Und wir haben selbst in dieser Zeit gesehen, wie nun langsam das Leben der einzelnen deutschen Menschen immer tiefer und tiefer sank. Eine Inflation hat dann unser Volk noch erdulden müssen, die Millionen Menschen um ihre Spargroschen beraubte. Alles angestiftet und alles gemacht und alles verantwortet von den Männern des Novembers 1918. Und dann kam der Verfall unserer Kultur, diese Welle von Verpestung unseres ganzen kulturellen Lebens, der Zersetzung unserer Literatur, der Vergiftung unseres Theaters, der Kino, die ganze Kunst. Sie wird nun langsam vernarrt. Millionen unserer deutschen Volksgenossen nehmen gar keinen Anteil mehr. Sie sagt ihnen nichts mehr. Diese Kunst, die nicht aus unserem Volk geboren worden ist, sondern die uns fremd ist und fremd bleiben will, die nichts mit deutschem Wesen zu tun hat und nicht aus unserer Seele kam, sie ist nur durch eine geschäftige Presse unserem Volk aufoktroyiert worden, mundgerecht gemacht worden. Und parallel damit beginnt der Angriff gegen die Erziehung unserer Jugend, die Vergiftung der kleinen Kindergehirne schon, das Herausreißen aller Erinnerungen an unsere deutsche Vergangenheit, die Beschimpfung aller großen Männer unseres Volkes, das Entfernen Erinnerung an sie aus den Herzen und aus dem Gehirn dieser kleinen deutschen Jugend und damit im Großen eine Besudelung der deutschen Geschichte überhaupt. Nichts, was einst groß war, nichts, was mitgeholfen hat, diesen Staat und dieses Volk zu begründen, stark zu machen, wurde nun verschont von diesen zersetzenden und zerfressenden Angriffen. Alles heruntergezogen,

Begegnungen und euer Programm. Meine Volksgenossen, ich könnte jetzt die Frage an diese Gegner richten: Wo war euer Programm? Habt ihr das, was ihr in Deutschland angerichtet habt, gebeugt? War das euer Programm? Oder wolltet ihr das nicht? Wer hinderte euch, das Gegenteil zu tun? Wenn sie heute plötzlich sie nicht erinnern wollen, dass sie die Verantwortung für 14 Jahre tragen, wir werden die Mahner sein und die Ankläger zugleich und dafür sorgen, dass ihr Gewissen nicht nachlässt. Dass sie die Erinnerung nicht trügt. Wenn sie sagen sie uns ihr detailliertes Programm, da kann ich nur zur Antwort geben: Zu jeder Zeit wäre vermutlich ein Programm mit ganz konkreten wenigen Punkten möglich gewesen für eine Regierung. Nach eurer Wirtschaft, nach euren Wirten, nach eurer Zersetzung muss man das deutsche Volk von Grund auf neu aufbauen. Genauso wie ihr es bis in den Grund hinein zerstört habt. Und da erheben sie nun eine Anzahl von großen Aufgaben vor uns. Die erste, und damit der erste Programmpunkt: Wir wollen nicht lügen und wollen nicht schwindeln. Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. Es kann niemand hier gegen mich aufstehen und zeigen, was ich je gesagt habe: Der Wiederaufstieg Deutschlands sei nur eine Frage von wenigen Tagen. Immer und immer wieder predigte ich: Der Wiederaufstieg der deutschen Nation ist die Frage der Wiedergewinnung der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen Volkes. So wie ich selbst 14 Jahre nun gearbeitet habe, unentwegt und ohne jemals schwanken zu werden am Aufbau dieser Bewegung, und so wie es mir gelang, von 7 Mann zu diesen 12 Millionen zu kommen, so will ich und so wollen wir bauen und arbeiten an der Wiederaufrichtung unseres deutschen Volkes. Und so wie diese Bewegung heute die Führung des Deutschen Reiches überantwortet bekommen hat, so werden wir einst dieses Deutsche Reich führen wieder zur Größe, zum Leben zurück. Und sind hier entschlossen, uns durch gar nichts dabei beirren zu lassen. Und so komme ich zum zweiten Punkt dieses Programms. Ich will Ihnen nicht versprechen, dass diese Wiederauferstehung unseres Volkes von selbst kommt. Wir wollen arbeiten, aber das Volk selbst, es muss mithelfen. Es soll nie glauben, dass ihm plötzlich Freiheit, Glück und Leben vom Himmel geschenkt wird. Alles wurzelt nur im eigenen Willen, in der eigenen Arbeit. Und drittens wollen wir unsere ganze Arbeit leiten lassen von einer Erkenntnis, von einer Überzeugung. Glaube niemals an fremde Hilfe, niemals an Hilfe, die außerhalb unserer eigenen Nation, unseres eigenen Volkes liegt. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen. Genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst den schaffen mussten. Und ein vierter Punkt dieses Programms lautet dann: Die Gesetze des Lebens sind immer gleich und immer dieselben. Und wir wollen den Aufbau dieses Volkes vornehmen, nicht nach blassen Theorien, die irgendein fremdes Gehirn ersinnt, sondern nach den ewigen Gesetzen, die die Erfahrung, die Geschichte uns zeigt und die wir kennen. Das heißt also, im Leben, politisch und wirtschaftlich gesehen, gibt es bestimmte Gesetze, die immer Geltung besitzen. Und nach diesen Gesetzen wollen wir den Aufbau des deutschen Volkes durchführen. Nicht nach blassen Theorien, nicht nach blassen Vorstellungen. Und diese Gesetze, sie fassen wir in einem fünften Punkt in einer Erkenntnis zusammen. Die Grundlagen unseres Lebens beruhen auf zwei Faktoren, die niemand uns rauben kann, außer wir selbst gegen den Preis. In unserem Volk als Substanz von Fleisch und Blut, von Wille und Ingenium und in unserem Boden. Volk und Erde, das sind die beiden Wurzeln, aus denen wir unsere Kraft ziehen wollen und auf denen wir unsere Entschlüsse aufzubauen gedenken. Und damit ergibt sich als sechster Punkt klar das Ziel unseres Kampfes, die Erhaltung dieses Volkes und dieses Bodens. Die Erhaltung dieses Volkes für die Zukunft in der Erkenntnis, dass dies allein überhaupt für uns einen Lebenszweck darstellen kann. Nicht für Ideen leben wir, nicht für Theorien, nicht für fantastische Parteiprogramme. Nein, leben und kämpfen tun wir für das deutsche Volk, für die Erhaltung seiner Existenz, für die Durchführung seines eigenen Lebenskampfes in der Zukunft. Und wir sind dabei überzeugt, dass wir nur damit allein mithelfen an dem, was die anderen so gerne in den Vordergrund stellen möchten. Ein Weltfriede, er wird immer voraussetzen, starke Völker, die ihn wünschen und beschützen. Eine Weltkultur, sie baut ihn nur auf die Kulturen der Nationen, der Völker. Eine Weltwirtschaft, sie ist undenkbar getragen von den Wirtschaften gesunder Einzelnationen. Indem wir ausgehen von unserem Volk, helfen wir mit am Wiederaufbau der gesamten Welt, indem wir einen Baustein in Ordnung bringen, der nicht herausgebrochen werden kann aus diesem Gefüge und Gebäude der übrigen Welt. Und ein weiterer Punkt, der lautet aber dann, weil wir in der Erhaltung unseres Volkes, in der Ermöglichung der Durchführung seines Lebenskampfes das höchste Ziel erblicken, müssen wir beseitigen die Ursachen des Verfalls und damit herbeiführen die Versöhnung der deutschen Klassen. Ein Ziel, das man nicht in 6 Wochen erreicht, nicht in 4 Monaten, wenn 70 Jahre an dieser Zersetzung arbeiten konnten. Allein ein Ziel, das wir nie aus dem Auge verlieren. Positiv, indem wir selbst diese neue Gemeinschaft aufbauen. Indirekt, indem wir die Erscheinungen des Zerfalls langsam beseitigen werden. Und die Parteien dieser Klassenspaltung, sie mögen überzeugt sein, solange der Allmächtige mich am Leben lässt, wird mein Entschluss und mein Wille, sie zu vernichten, ein unbändiger sein. Niemals! Niemals werde ich mich von der Aufgabe entfernen, den Marxismus und seine Begleiterscheinungen aus Deutschland auszurotten. Und niemals will ich hier zu einem Kompromiss geneigt sein. Einer muss hier Sieger sein. Entweder der Marxismus oder das deutsche Volk, und siegen wir Deutschland. Und indem wir diese Versöhnung der Klassen, wollen wir weitergehen, dieses geeinte deutsche Volk wieder zu führen zu diesen ewigen Quellen seiner Kraft, wollen durch eine Erziehung vom Kleinen an den Glauben an einen Gott und den Glauben an unser Volk und den Willen, dieses Volk zu vertreten, einpflanzen in die jungen Gehirne. Und wollen dann weiterschreiten, aber aufbauen dieses Volk auf den deutschen Bauer als den Grundpfeiler jedes völkischen Lebens, indem ich für die deutsche Zukunft kämpfe, muss ich kämpfen für die deutsche Scholle und muss kämpfen für den deutschen Bauer. Ihr erneuert uns, ihr gibt uns die Menschen in unsere Städte, ihr ist die ewige Quelle seit Jahrtausenden gewesen und ihr muss erhalten bleiben. Und ich gehe dann weiter zum zweiten Pfeiler unseres Volkstums, zum deutschen Arbeiter, zu jenem deutschen Arbeiter, der in der Zukunft kein Fremdling mehr sein soll und sein darf im Deutschen Reich, wenn wir zurückführen wollen wieder in die Gemeinschaft unseres Volkes, für den wir die Tore aufsprengen werden und aufsprengen, auf das er wieder einzieht in die deutsche Volksgemeinschaft als ein Träger der deutschen Nation. und wollen dann weiter dem deutschen Geist die Möglichkeit seiner Entfaltung sichern, wollen den Wert der Persönlichkeit, die schöpferische Kraft des Einzelnen wieder einsetzen für ihre ewigen Vorrechte, wollen damit brechen mit allen Erscheinungen einer fauligen Demokratie und an ihre Stelle setzen diese ewige Erkenntnis, dass alles, was groß ist, nur kommen kann aus der Kraft der Einzelpersönlichkeit und dass alles, was erhalten werden soll, wieder anvertraut werden muss der Fähigkeit der Einzelpersönlichkeit. Kampf gegen die Erscheinungen unseres parlamentarisch-demokratischen Systems und gehen damit sofort über zu einem 12. Punkt der Wiederherstellung der Sauberkeit in unserem Volk. Dieser Sauberkeit auf allen Gebieten unseres Lebens, der Sauberkeit in unserer Verwaltung, der Sauberkeit in unserer Kultur, wollen wiederherstellen vor allem die deutsche Ehre, wiederherstellen die Achtung vor ihr und das Bekenntnis zu ihr und wollen einbrennen in unsere Herzen das Bekenntnis zur Freiheit, wollen unser Volk damit aber auch wieder beglücken mit einer wirklich deutschen Kultur, mit einer deutschen Kunst, mit einer deutschen Architektur, einer deutschen Musik, die unsere Seele wiedergeben soll. Und wollen damit erwecken die Ehrfurcht vor den großen Traditionen unseres Volkes. Erwecken die tiefe Ehrfurcht vor den Leistungen der Vergangenheit, die demütige Bewunderung der großen Männer der deutschen Geschichte. Wir wollen unsere Jugend wieder hineinführen in dieses herrliche Reich unserer Vergangenheit, des Wirkens und Schaffens unserer Vorfahren. Demütig soll sie sich beugen vor denen, die vor uns beten und schuf und arbeiteten und wirkten, auf das wir heute leben können. Und wollen diese Jugend vor allem erziehen zur Ehrfurcht vor denen, die einst das schwerste Opfer gebracht haben für unseres Volkes Leben und unseres Volkes Zukunft. Denn was diese 14 Jahre auch verbrochen haben, das Schlimmste war, dass sie 2 Millionen Tote um ihr Opfer betrogen haben. Und diese 2 Millionen, sie sollen vor dem Auge unserer Jugend sich wieder erheben als ewige Warner, als Forderer, die zu Recht unser Volk beanspruchen für ihre eigenen Opfer. Wir wollen sie erziehen zur Ehrfurcht vor unserem alten Heer, an das sie wieder denken sollen, was sie wieder verehren sollen und in dem sie wieder sehen sollen, die gewaltigste Kraftäußerung der deutschen Nation, das Sinnbild der größten Leistung, die unser Volk je in seiner Geschichte vollbracht hat. Damit wird dieses Programm sein, ein Programm der nationalen Wiedererhebung auf allen Gebieten des Lebens. Unduldsam gegen jeden, der sich gegen die Nation verschändigt. Bruder und Freund zu jedem, der mitkämpfen will an der Wiederauferstehung seines Volkes, unserer Nation. Damit richte ich heute nun den letzten Appell an Sie, meine Volksgenossen. Am 30. Januar haben wir eine Regierung übernommen. Schlimmste Zustände sind über unser Volk hereingebrochen. Wir wollen sie beheben und wir werden sie beheben. So wie wir trotz allem Höhnen dieser Gegner in diesen 14 Jahren so weit gekommen sind, dass wir sie heute beseitigten, so werden wir auch die Folgen ihres Regiments beseitigen. Um Gott und dem eigenen Gewissen Genüge zu tun, haben wir uns nun noch einmal an das deutsche Volk gewendet. Es soll selbst nun mithelfen. Es soll sich selbst entscheiden. Wenn dieses deutsche Volk uns in dieser Stunde verlässt, dann soll uns der Himmel hören. Wir werden den Weg gehen, der nötig ist, dass Deutschland nicht verkommt. Wiedererhebung der deutschen Nation nicht nur einzelnen Namen verknüpft sind, sondern verknüpft ist wieder der Name des deutschen Volkes selbst. Dass nicht eine Regierung arbeitet, sondern dass eine Millionenmasse hinter dieser Regierung tritt. Dass sie mithilft mit ihrer Kraft und mit ihrem Willen uns selbst auch wieder zu stärken zu diesem großen und schweren Werk. Ich weiß, dass wenn heute sich die Gräber öffnen würden, die Geister der Vergangenheit, die einst für Deutschland stritten und flitten und starben, sie würden emporschweben und hinter uns würde heute ihr Platz sein. Alle die großen Männer unserer Geschichte, ich weiß, sie stehen heute hinter uns. Und den auf unser Werk und unser Wirken. 14 Jahre lang haben die Parteien des Verfalls, des Novembers, der Revolution, das deutsche Volk geführt und misshandelt. 14 Jahre lang zerstört, zersetzt und aufgelöst. Es ist nicht vermessen, wenn ich heute vor die Nation hintrete und sie beschwöre, deutsches Volk, gib uns 4 Jahre Zeit, dann richte und urteile über uns. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre. Und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn. Ich tat es um deiner selbst wegen.